Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Hallo. Herzlich willkommen zur großen Jahresend-Extravaganz der Fanboys. Namentlich die Folge 276. Und das wird wahrscheinlich die letzte für dieses Jahr. Genau. Und weil das dann doch sehr gut passt, habe ich auch einen Zahlenfakt rausgesucht, der mal nicht so thematisch zur Folge passt, aber aha, vielleicht zum Weltgeschehen. Trump wurde übrigens gestern vom Electoral College gewählt. Ja. Damit ist er unstoppable. Mhm. Nein, es geht um Kuba. Und zwar hat Kuba Staatsschulden bei Tschechien. Okay. Und zwar 276 Millionen Dollar. Mhm. Passend. Das ist ja nichts. Also ja, was Staatsschulden angeht, ist das ungefähr 2,50. Und es ist so wenig, dass Havanna angeboten hat, das in Rum zu bezahlen. Was total Sinn ergibt, weil das ist ja was auf Kuba produziert wird. Ja, und gegebenenfalls auch eine Wertsteigerung unterliegt sogar. Ja. Ja. Aber die Tschechen waren wohl nicht so begeistert von dem Vorschlag. Mal sehen, wie das weitergeht. Tja. Ja. Kuba könnte auch mit Medikamenten bezahlen, steht hier im Artikel. Oh, interessant. Ja, der Haken, kubanische Medikamente sind in der Europäischen Union nicht zugelassen. Rum dagegen schon. Noch nicht als Medizin. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das für ein Artikel? Glückwunsch an Spiegel Online für diesen Artikelschluss. Lasst uns doch in diesem Sinne dann zu unseren Themen rüberfinden. Namentlich habe ich wieder was zu vermerken, mit dem schon fast niemand mehr gerechnet hat, vor allem ich nicht. Nämlich, man kann tatsächlich jetzt AirPods kaufen. Yes. Moment. Kannst du sie kaufen oder bestellen? Du kannst sie bestellen und das hätte ich jetzt als Kaufen tatsächlich, also die Transaktion findet ja statt. Also man bestellt die und dann sagt Apple, wir liefern die irgendwann. Es war tatsächlich auch so, dass es eine kleine Marge gab, die, wenn man irgendwie da wie ein Fuchs dahinter war und irgendwie auf Twitter hängt 24/7 und mitbekommen hat, wenn irgendjemand gesagt hat, oh, es gibt jetzt die AirPods, dann hat man die tatsächlich auch so bestellen können, dass sie vor Weihnachten kommen. Ich hingegen habe jetzt Lieferdatum 29. Mal sehen, ob das dann auch stimmt. Aber das ja immer noch, das ist schon mal gut. Ja. Ja, aber die verliert man doch dann bis nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob man sie jetzt dieses Jahr noch verliert oder nicht. Hauptsache genug Leute verlieren sie, dann kann man sie nämlich auch finden. Genau. Du kannst halt den Verlust im 2016 verrechnen. Ja. Stimmt. Sonst müsstest du halt irgendwie einen Verlustrücktrag machen vom nächsten Jahr ins letzte Jahr. Ja. Nee, aber da hat Marcel recht, wenn genug Leute es verlieren, dann ist es quasi you win some, you lose some. Ja. So. irgendwie muss ich gerade an Hänsel und Gretel denken. Giant pool of AirPods. Vielleicht kann man so strategische Orte irgendwie finden, an denen Leute irgendwie starker Erschütterung unterliegen und wo ihnen potenziell die AirPods am ehesten aus den Ohren fallen. Ich muss nur die Bettritzen kontrollieren. Ich würde mal auf die U-Bahn in San Francisco tippen. Ja, oder irgendwie, weiß nicht, Achterbahn oder so. So unter der Achterbahn so Auffangbehälter für AirPods aufstellen. Ich glaube, dass unter der Achterbahn sowieso ein lukrativer Spot ist. Stimmt, ja. Ich glaube, da kann man so einiges abgreifen. Ja. Ihr könnt AirPods bestellen. Wenn ihr sie allerdings jetzt bestellt, dann wird das vor Januar, glaube ich, nichts. Aber an sich gibt es dieses Produkt jetzt wohl TM. Ich habe auch auf Twitter tatsächlich schon die ersten gesehen, die ihre Versandbestätigung haben. Also es kann sich jetzt nur noch um Tage handeln, bis die ersten tatsächlich dieses Gerät in der Hand haben. Man wird das nicht glauben. Ja, wir werden berichten. Ja, wir werden berichten. Wo wir schon bei Apple sind, gibt es dann auch gleich schlechte Nachrichten. Also ich will nicht sagen, also ja, also man erwartet ja von Apple irgendwie Also ich erwarte nicht mehr so viel, vor allem was die Behandlung der Apple Store Mitarbeiter angeht. Und dementsprechend passt da auch diese Meldung dazu. Es gab jetzt eine Sammelklage von Apple Store Mitarbeitern, die von 2007 bis 2012 bei den Apple Stores gearbeitet haben, weil ihnen die Mittagspause quasi nicht gegönnt wurde oder es ihnen nicht möglich war, eine Mittagspause zu machen, obwohl das nach kalifornischem Recht eigentlich vorgeschrieben ist. Das ist schon absurd. Und ich verstehe es. Also Apple und der Apple Store, das ist echt wie Jekyll und Hyde gegenüber den Mitarbeitern. Weil bei Apple selbst, die Leute jammern so ein bisschen über, die Teams sind so gegeneinander abgekapselt und es ist ein bisschen Bürokratie. Aber alle lieben den Job bei Apple. Und Apple Store Mitarbeiter, man hört echt nur die schlimmsten Dinge. Also das ist... die müssen unterdrückt und beobachtet und ausgespäht und genervt und geärgert werden. Es gab mal einen Blog, ich habe das leider auf die Schnelle nicht mehr gefunden, es gab mal einen Blog von einem deutschen Apple Store Mitarbeiter, wo er geschrieben hat, was sie alles für absurde Erlebnisse und Gängeleien erlebt haben. Und das ist halt I don't get it. Also ich habe jetzt mal schnell gegoogelt und es gibt da einen Mac-Welt-Artikel drüber auch, wo irgendwie dann auch ich glaube, das sind aber US-Mitarbeiter irgendwie so ein bisschen aus dem Mac-Welt. Den habe ich auch gefunden, das geht über einen US-Mitarbeiter, ja. Aber ja, also es ist halt irgendwie auch, ich denke, man geht davon aus, dass man die sogenannt highly skilled workers, die man irgendwie im Mutterschiff hat, dass man die halt gut behandeln muss und scheinbar weitet sich dann diese gute Behandlung nicht unbedingt auf die Mitarbeiter im Retail aus, wie man so schön sagt. Es ist traurig, aber Apple hat verloren und die 2 Millionen, die verteilen sich jetzt irgendwie auf X Mitarbeiter. Der Artikel spekuliert, dass selbst wenn die Anwälte jetzt nichts davon bekämen, bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen $95 ankämen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt irgendwie, ob das eine gerechte Geschichte ist, wenn man da dagegen rechnet, dass die nie Mittagspause hatten. Naja. Das ist nicht so viel. Ich habe noch 2 Titbits, die ich so reinschieben möchte. Gerne. Ja, schieb. Das erste ist... steht nicht auf der Tagesordnung. Mir fällt auf, dass... Jetzt einige Spiele für Apple TV angekündigt werden. Ich glaube, es gab sogar jetzt einen Exklusivtitel. Was war denn das? Das war von irgendwem, der irgendwas Interessantes gemacht hat, das Nachfolgespiel. Ich habe schon wieder vergessen. Aber auch Minecraft kommt ja jetzt für Apple TV als Extra-Bezahl-App. Also nicht im Bundle mit dem iPhone. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass sich da jetzt noch was tut. Ob sich das jetzt bloß auf Entwicklerseite tut oder ob sich das jetzt auch sozusagen dann im Ökosystem tut, das bleibt noch abzuwarten. Jetzt würde mich interessieren, was für ein Exklusivtitel das war, den du da irgendwie auf dem Plan hattest. Was war das? Aber ich glaube, das war das neue Spiel von den Altos Adventure-Leuten. Das kann sein, die haben gerade irgendwas angekündigt. Und das sind nicht mal die Altos Adventure-Leute, sondern bei dem neuen Spiel ist nur einer dabei, der auch bei Altos, glaube ich, der bei Altos Adventure dabei war. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß leider gerade den Titel nicht. Kann es sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, über das Spiel? Es kann immer viel sein, ich will das nicht ausschließen. Ja. Wir recherchieren das mal und reichen das dann nach. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Spätestens, wenn das Spiel kommt, reichen wir es danach. Jedenfalls hat mich das gewundert, dass es überhaupt jemand mal versucht, so einen Exklusivtitel zu machen. Ja, das hat mich auch gewundert. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass dieses Minecraft Apple TV tatsächlich noch passiert. Ich denke, da ist vielleicht halt irgendwie auch Geld geflossen von Apple nach Microsoft, um die Plattform irgendwie, oder zumindest ein Deal, was Featuring angeht, um die Plattform attraktiver zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft von sich aus gesagt hat, wir müssen unbedingt auf den Apple TV. Und ja, also ich finde es ganz gut, dass tatsächlich Minecraft da den Präzedenzfall schafft, sozusagen. Wir kommen hier raus, wir sind aber nicht super universal, sondern du musst halt nochmal 12 Euro zahlen, wenn du auf dem Apple TV Minecraft spielen willst. Ich weiß, ich befürchte so ein bisschen, es ist too little too late, was die Plattform angeht, aber man kann das in meinem Auge behalten. Da müsste schon ein richtig toller Exklusivtitel kommen, der die Leute hinzieht. Auf der anderen Seite, Pokémon Go für die Apple Watch verzögert sich anscheinend erst noch ein bisschen. Naja, also ich habe genau das Gegenteilige gehört. Also verzögert hat sich's ja schon. Und die Nachrichtenlage, die diese Woche so auftauchte, ist, keine Sorge, es ist nicht tot und es kommt sehr bald. Und der eine Journalist, der da besonders dran ist, ich habe vergessen, von welchem Blog der gleich wieder war, meinte auch, dass es dieses Jahr noch kommt. So, also da haben sie ja nicht mehr allzu viel Zeit, gerade wenn man bedenkt, dass der App Store ja zumacht dann auch über die Feiertage. Insofern mal sehen, ob das tatsächlich sich noch bewahrheitet. Spannend. Ja. Da komme ich dann auch schon zu meinem zweiten Titbit. Geht auch um die Apple Watch, zumindest am Rande. Ich habe die Bahn-App mal wieder benutzt. Aha. Und da hattest du, glaube ich, damals schlechte Erfahrungen gemacht, weil der dir die Umsteige-Sachen nicht angezeigt hat. Genau. Das scheint jetzt zu funktionieren. Also ich war sehr froh, die zu haben, war sehr praktisch. Die Schrift, in der die Reservierung geschrieben ist, ist zwar nur 2 Punkte groß gefühlt, sorry. Aber ich kann noch damit umgehen. Leider gibt es da keine größere Ansicht davon. Aktualisiert live, sagt er auch, wann kommst du an, wann ist die nächste Umsteigenötigkeit, würde ich mal sagen. Fand ich sehr cool. Das Blöde dran ist, du musst in der Bahn-App das erst in deine Wunschliste, nein, in deine Meine-Fahrten-Liste einsortieren. Ja. Sonst zeigt der nämlich gar nichts an. Ha. Und das finde ich ein bisschen albern. Und das wird auch nicht erklärt auf der Uhr. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Das ist irgendwie sehr absurd. Man muss da irgendwie... Ja. Man muss irgendwie auf das Ticket gehen und dann gibt's unten in der Bahn-App so ein Punkt-Punkt-Punkt-Menü und da kannst du es dann hinzufügen zu deiner Wallet oder eben auch zur Uhr-App, indem du es in meine Fahrten umbuchst. Ja. Das ist irgendwie, es fühlt sich nicht so rund an. Also diese App ganz grundsätzlich, auch unabhängig von dem ganzen Apple Watch-Kram, fühlt sich halt so an, als müsste sie 20.000 Sachen können und der Normalfall ist halt unfassbar kompliziert dadurch. Ja, also da muss ich echt sagen, das war jetzt mal ein Anwendungsfall für eine Apple Watch-App, der funktioniert hat und sinnvoll war. Und da hat es auch sehr geholfen, dass die nicht alle 2 Sekunden vom Display verschwindet und ich sie neu starten muss, sondern dass ja die Periode jetzt ein bisschen länger ist. Ja. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der Bahn, denn da gibt's ja so ein paar Änderungen. Was interessant ist, ist, du brauchst offensichtlich deinen Ausweis nicht mehr vorzeigen, wenn du ein Online-Ticket, wenn du ein Handy-Ticket bestellt hast. Musste man das früher? Weiß ich nicht. Bei den Online-Tickets auf jeden Fall. Bei den Handy-Tickets du musstest weiß ich dich nicht. Ausweisen. Also du brauchst halt irgendwie ein Token-Ding. Identifizieren. Also so, wenn du es mit der EC-Karte gekauft hast, dann musstest du halt die EC-Karte, mit der du es gekauft hast. Genau, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht mehr so. Nice. Also ich glaube, Schaffner hat zu mir gesagt, ja, jetzt ist es so, wenn ihr Handy halt missbaut, dann ist große Katastrophe dafür. Ja. Weil er kann halt nicht die Karte einziehen und gucken, ob ich was gekauft habe. Okay, also ich dachte, dass es halt jetzt über die Bahnkarte im Zweifel läuft, aber das kann natürlich sein, dass du gar keine Card-Tokens mehr brauchst. Übrigens sehr schöne Angewohnheit, die App jetzt die letzten Tage hatte, war beim Kartenbestellen einfach den ich bearbeite Screen für immer zu zeigen. Die Karte ist dann gekauft, aber ich musste die App halt abschießen. Geil. Okay. Ja. Ansonsten gibt's ja noch ein paar Änderungen. Wi-Fi in der Bahn, kostenloses momentan. Nicht funktionierendes, oder? Ich habe nicht gehört, dass es nicht. Doch funktioniert. Beim ersten Mal war es ein bisschen hakelig. Aber ist natürlich insgesamt hakelig. Und ein paar sehr seltsame Dinge, was die Reservierung angeht, sind mir passiert. Mhm. Und zwar in den 3 Zügen, in denen ich unterwegs war, wurde in keinem meiner Reservierung im Display über den Sitzen angezeigt. Interessant. Was mich sehr beunruhigt, weil früher war es halt immer so, ich weiß nicht, ob das jetzt ein technisches Problem war oder ob sie irgendwas geändert haben, aber früher war es halt so, wenn über deinem Sitz nichts angezeigt wurde, dann konntest du sicher sein, dass du da sitzen bleiben kannst. Mhm. Ja. Ja, und dann gab es halt noch die Sitze mit gegebenenfalls reserviert, aber das war diesmal nicht so, sondern da kamen dann halt Leute mit einer Reservierung und haben andere weggescheucht. Mhm, super. Unter anderem wir. Und das großartigste Erlebnis war eigentlich auf der Rückfahrt dann, dass der Platz, den wir reserviert haben, dreifach reserviert war. Geil. Also da saß schon einer und dann hat der, dann haben wir gesagt, ja, wir haben reserviert, hat er uns seine Reservierung gezeigt, war die gleiche. Und er hat noch gezeigt, den Vermerk auf seiner Fahrkarte, dass der Sitz doppelt reserviert ist und zwar noch von jemand anderem. Das heißt, wir haben dreimal den gleichen Sitz. Das ist echt so schlimm. Das ist echt... Eieieiei. Also war dann kein Problem. Die haben das dann auch für uns geregelt, sodass wir sitzen konnten. Aber das ist mir auch noch nicht untergekommen. Also ich habe mal in der Bahn einen Sitz reserviert in einem Wagen, der dann nicht dran war, der denn die in der Bahn nicht war. Und auf Nachfrage hat die Zugbegleiterin gemeint, ach ja, der ist schon seit einem Vierteljahr nicht mehr an diesem Zug. Super. Also für die, die sich irgendwie noch ein bisschen für diese Reservierungsproblematik interessieren bei der Bahn, es hat sich wohl tatsächlich zum letzten Jahr schon was geändert, weil davor war ja immer die Horrorstory, dass diese Reservierungen tatsächlich per Diskette eingespielt werden. Bis letztes Jahr war das wohl auch der Fall. Jetzt neuerdings geht das wohl über Funk. Ich lese allerdings gerade einen Artikel vom Februar, der so ein bisschen darauf eingeht, dass das noch nicht so hundertprozentig klappt. Das ich weiß nicht. Alles kaputt. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, warum, weil es wurden insgesamt schon auch Reservierungen angezeigt, aber halt nicht alle. Hm. Ja, man steckt nicht drin. Wenigstens ist es keine Diskette mehr. Also sie müssen nicht irgendwie panisch irgendwie Diskettenbestände aufkaufen. Ansonsten, die Fahrten selber waren sehr angenehm. Das ist schön. Aber ich habe das ja jetzt noch vor mir in der Weihnachtszeit. Ja, sobald du dann mal deinen Arsch in diesem Sitz hast und die Bahn sich bewegt, ist Bahnfahren fast das angenehmste Fortbewegen, finde ich. Und dann muss ich auch noch sagen, ich verstehe die erste Klasse nicht. Ja, nee. Weil ich verstehe einfach nicht, wie die Bahn es machen kann, dass die ein Drittel aller Waggons leer durch Deutschland fahren. Hm. Also gut, wenn der Zug super voll besetzt ist, dann ist die erste Klasse manchmal auch voll. Aber in der Regel fahren die halt einfach leere Waggons durch die Gegend. Und solange der deutsche Staat noch irgendwie seine Finger in diesem Unternehmen drin hat, finde ich das irgendwie seltsam. Ich verstehe halt vor allem auch nicht, dass Leute tatsächlich dafür zahlen, ein bisschen mehr Platz zu haben und am Anfang und am Ende ihrer Reise Gummibärchen irgendwie an den Platz gebracht zu kriegen. Ja, also es ist schon irgendwie outdated. Der Mehrwert ist so ein bisschen fraglich, finde ich. Also gerade wenn man sich die Preise anguckt. Nun, ja. Railroad Tycoon lehrt uns, dass der Passagierverkehr eh nichts bringt und nur Waren. Und so Passagierverkehr muss halt sein, um die Politiker glücklich zu halten. Ah, was? Also zumindest Railroad Tycoon sagt mir das. Wo spielt es denn? Amerika. Ja. Oh. Das sagt ja dann schon einiges. Da ist es ganz anders mit der Eisenbahn. Na gut, nur mal so zwischendurch. Genau, zwischendurch. Zwischendurch ist auch der Zeitpunkt, zu dem man dann Videospiele spielt. Und wir wollten noch so ein bisschen über Last Guardian reden. Vor allem Marcel nehme ich mal an. Ja. Weil ich bin jetzt noch nicht so wahnsinnig viel weitergekommen die letzten Tage. Ich bin jetzt durch. Ich bin bei der ersten großen Zwischensequenz, wo die Backstory erklärt wird. Ah ja, das ist für mich die zweite Zwischensequenz. Okay, ja, also die lange, lange Zwischensequenz. Ja. Ich glaube, die erste war nicht so lang. Das Intro zur langen Zwischensequenz fand ich ein bisschen irritierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also da gab es ein, zwei... was da genau vorher passiert, war, als die dann getriggert wird, weil es danach dann an der Stelle weiterging, die irgendwie nicht ganz dazu gepasst hat, hatte ich das Gefühl. Okay. Hatte ich es nicht. Keine Ahnung warum, vielleicht war es auch ein Glitch. Ich muss mal bei den YouTube-Videos gucken, ob das so gedacht ist oder nicht gedacht ist. Das ist mir ein, zweimal im Spiel aufgefallen, dass plötzlich so eine Sequenz kommt, die auch so ein emotionales Gewicht hat, aber nicht so ganz in den Ablauf, finde ich, gepasst hat von dem, was sonst passiert ist. Okay. Also so, als würden die Übergänge ein bisschen hakelig sein, aber das war jetzt nicht besonders schlimm. Da bin ich noch nicht reingelaufen an diese Probleme. Aber interessant. Ja, wie ist denn dein Eindruck so, jetzt nachdem du es durchgespielt hast? Ja, also ich bin großer Fan von dem Spiel gewesen, hat viel Spaß gemacht. Ich kann total verstehen, wenn man da seine Probleme hat bei dem Spiel. Ich weiß bloß, dass es bei mir wunderbar funktioniert hat. Also die ganzen Puzzles haben wunderbar funktioniert, das Timing hat gut funktioniert. Die Zeit zwischen, ich komme jetzt in einen neuen Raum und ich löse die Puzzles, hat bei mir gut funktioniert. Oder komme überhaupt auf die Idee, was ich jetzt tun könnte. Ich habe es komplett ohne externe Hilfen durchgespielt. Ja. Und ja. Es gibt ja durchaus auch sehr viele Tipps, was angeht, wo der Lösungsweg ist. Also es ist immer so, dass entweder leuchtet da das Licht oder irgendwie diese Schmetterlinge signalisieren, dass das so ein Fass in der Nähe ist, das man jetzt noch besorgen muss. Also so richtig krass hängen. Wenn man krass hängen bleibt, dann muss man im Prinzip nur gucken, was gerade sonst so blinkt. Ja, und da hat für mich das Pacing sehr gut funktioniert. Es war auch, ich hatte eigentlich auch keine Stellen, wo ich nicht wusste, ob ich das jetzt machen kann oder nicht. Sondern mir war relativ klar, was muss ich tun, und das probiere ich dann. Ja. Also es war nicht so, dass ich dann was probiert habe und es völlig unklar ist, kriege ich es jetzt nicht hin oder ist es einfach der falsche Weg, den ich da einschlage. Ja, es gab für mich eine Stelle, die wo ich so ein bisschen länger gebraucht habe, das ist da, wo du Trico sagen musst, dass er tauchen soll, weil mir da einfach weil ich mir nicht sicher war, welches Signal ich ihm geben muss, damit er taucht. So. Aber das war so alle Tasten mal durchprobieren. Ja, also das ist ein bisschen der. Also ich habe jetzt so dieses Aufstampfen ihm da in dem Moment mitgegeben. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Okay, also offensichtlich ist das nicht so wichtig. Ich hab dieses Dreieck-Dings gedrückt, also dass er irgendwie springen soll oder sich aufrichten soll. Trico ist eine Skinnerbox. Ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen Skinnerbox auch, aber es funktioniert halt. Also du hast den Eindruck, dass du irgendwie kommunizierst mit diesem Viech, auch wenn vermutlich da ganz wenig an Kommunikation passiert. Ja, also mit dem Ende war ich auch zufrieden. War eine runde Sache. Man sollte sich die Endtitel auch komplett noch ansehen. Mhm. Gut zu wissen. Und dann vielleicht noch mal den Controller in die Hand nehmen. Ah. So. Das ist jetzt total verwirrend, weil das nicht das ist, was dann passiert. Aber ja, naja. Also ja. Wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen und jetzt in der Nachschau habe ich auch keine Ahnung mehr, ob die Steuerung von Aiko genauso blöd war oder nicht. wie gesagt, ich fand, es hat sehr gut zu diesem kleinen Jungen gepasst und deswegen hat mich das jetzt auch nicht weiter gestört. Ja. Letzte Woche habe ich sicher das auch schon erwähnt, die Kamera ist halt eine Katastrophe. Die steckt gerne mal in der Wand drin. Oder zeigt auf deinen Hinterkopf. Ja. Ich hatte vor allem auch, also wo es mich ab und zu mal genervt hat, war halt gerade so die Wasserszenen auch, wo dann die Kamera irgendwie strikt sich weigerte, aus dem Wasser wieder rauszukommen, obwohl alle Beteiligten schon aus dem Wasser raus waren. das war so ein bisschen albern, aber ja. Das sind alles so Technicalities, die sind mir im Zweifel dann auch egal. Ja. Also für mich persönlich eine große Empfehlung, aber ich kann es jetzt nicht so empfehlen wie Journey, weil bei Journey denke ich mir, das kann eigentlich jeder spielen. Und ja, es gibt auch Leute, die ein bisschen lauwarm drauf reagieren, aber kommt auch jeder durch und so. Und das, man braucht da ja schon Sitzfleisch bei The Last Guardian. Und es ist auch unglaublich lang, das Spiel, finde ich. Ja, es ist erstaunlich lang. Also du hast halt wirklich zu dem Zeitpunkt, wo diese Rückblende kommt, von der ich gerade sprach, also die große Backstory-Rückblende, da hast du den Eindruck, jetzt ist es vermutlich vorbei, aber dann geht's halt noch weiter. Die bei mir übrigens sehr gut funktioniert hat. Aber ja, also das hat schon alles gut bei mir funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass die Verbindung zu Trico, die emotionale Verbindung sogar stärker wäre, wenn sie so ein Journey-Format genommen hätten, dass man in einer Sitzung durchspielt. Ja, weil, das kann sein. Ja. Das ist halt immer ein bisschen, wenn du dann den Computer wieder verlässt, du verlierst dann halt die Connection wieder zu dem Viech, ja, wie es ja, auch heißt. Stimmt, ich hab auch festgestellt, nachdem ich jetzt irgendwie wieder angefangen habe, nach so ein paar Tagen Pause, da habe ich auch 10 Minuten gebraucht, bis ich wieder drin war, was das angeht. Ja, und ich habe den großen Fehler gemacht, mal wieder den Computer direkt vorm Schluss auszuschalten, die PlayStation auszuschalten und dann den Schluss zu spielen, weil ich nicht wusste, dass jetzt nur noch 10 Sekunden Gameplay sind. Ach, ja, okay. Aber das war okay. Ja, das ist halt dann auch kein Spiel, was du so leicht einfach nochmal spielst, wie ich mir das bei Journey gedacht habe. Ich spiele es halt einfach nochmal, um das Erlebnis zu haben. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz nett, das zu machen, wenn du genau weißt, wo es hingeht. Allerdings habe ich da Angst, dass mir dann Trico auf die Nerven geht, weil ich ja genau weiß, was ich machen muss. Ja, ja. Ja, wird spannend zu sehen, wie viel Wiederspielwert da ist. Ich finde auf jeden Fall, das Warten hat sich gelohnt. Und, ja. Und das ist ja eigentlich alleine schon ein Wunder. Mhm. Ja. Dass ein Spiel, was so lange in Entwicklung ist, dann doch noch was taugt. Mhm. Exakt. Ja, damit kommen wir dann quasi auch zum Konsum und ein Spiel, das lange in Entwicklung ist und doch noch was taugt, trifft vielleicht auch so ein bisschen zu, weil wir haben zumindest lange drüber geredet, ob Super Mario auf iOS funktionieren kann. Und jetzt ist es soweit. Vor 5 Tagen kam es dann tatsächlich im App Store. Lasst uns, bevor wir über das Spiel selbst reden, so ein bisschen über den App Store sprechen. Ich hatte ja erwartet, dass ich irgendwie sinnvoll notified werde von dem App Store tatsächlich, wenn dieses Spiel rauskommt, weil man ja irgendwie zu x Möglichkeiten immer schon genervt wurde, zu sagen, hey, hier, dieses Mario-Spiel, wir sagen dir auch gerne Bescheid, wenn das rauskommt. Und ich da auch diesen Knopf gedrückt hatte, allein um zu sehen, was da passiert, wenn man diesen Knopf drückt. Und ja, man bekommt ganz unspektakulär eine E-Mail an seinen App-Store-Account, die auch total nondeskript aussieht, also einfach nur Text. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden und zweifle, ob ich mich jetzt habe notifizieren lassen oder nicht. Ja. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass der App Store irgendwie automatisch dann hochpoppt oder irgendwie eine Notification schickt oder sonst irgendwas macht. Komisch. Ja. Nun ja, aber das Spiel selbst ist da und was ist denn euer erster Eindruck gewesen? Nintendo. Ah, Nintendo. Ja. Es ist, also sorry, das Ding ist mit Unity gemacht, finde ich interessant. Ich will einfach keinen Ladescreen haben. Ich will nicht, dass mir meine App sagt, ich lade jetzt irgendeinen Quatsch runter. Das ist einfach nicht nötig. Es ist einfach nicht nötig auf iOS. Ich will auch keine Dialoge wegklicken. Dialoge sind es jetzt in dem Ding gar nicht. Und ich will auch nicht, dass er nach dem Tutorial nochmal Level nachlädt. Ja, also das war für mich auch das Absurdeste, irgendwie diesen, ich lade jetzt nochmal Content runter, so, ja, warum denn eigentlich? Ja. Und es ist halt jedes Mal, wenn ich es öffne, kommt erstmal dieser Ladevorgang und wir hatten ja privat schon mal spekuliert, ob es einfach so wirkt, als würde er länger laden, weil da Laden steht, aber jetzt habe ich es nochmal mehr oder weniger gemessen und nee, der lädt dann tatsächlich nochmal. Und dann kommt Bildschirm berühren und unten steht, gibt es Probleme? Das ist alles so. Und dann drücke ich auf Bildschirm berühren und dann lädt er nochmal, obwohl er genau weiß, dass er jetzt eine Szene zeigt, die er auf jeden Fall als nächstes zeigt. Ja, also erklär mir das bitte. Mich würde interessieren, was da tatsächlich passiert. Ob das dieses Always-On-Ding Überprüfung ist oder was zum Teufel da eigentlich passiert. Spricht er mit dem Internet. Ich weiß es nicht. Und checkt, ob er irgendwie Updates laden möchte und so. Und dann lande ich auf so einem Screen mit 20 Buttons gefühlt. Vielleicht sind es auch 5. Ich sehe gar nicht, was ist jetzt ein Button und was ist kein Button. Mich hat es auf der Wii jetzt nicht unbedingt begeistert, die UI von Nintendo, aber auf Mobile fühlt sich's für mich einfach katastrophal an. Und das ist so ein generelles Ding, was sie bei allem machen. Also es war bei Miyamoto einfach auch so. Miitomo. Und man gewöhnt sich dran, Miitomo, genau. Man gewöhnt sich dran und man kommt dann da auch durch, aber das ist doch nicht nötig. Ja, es ist halt irgendwie, also es gibt halt offensichtlich niemanden bei Nintendo, der so weiß, wie man Human Interface Guidelines liest, weil sie haben halt ihre eigenen für ihre eigenen Plattformen, beziehungsweise sie haben keine, so wie es aussieht. Und dementsprechend sehen halt dann auch die Apps aus. Also ich habe auch die First Launch Experience war halt wirklich, also man kann im Prinzip nicht viel mehr falsch machen, als da falsch gemacht wurde. Irgendwie. Ja, du musst dich auch erst einloggen, ne? Ja, du musst dich einloggen, du musst eine AGB abnicken, du musst dein Geburtsdatum, glaube ich, eingeben, wenn ich mich nicht täusche. Bevor überhaupt das Tutorial passiert, nach dem Tutorial werden dann nochmal Daten nachgeladen aus Gründen, die niemand versteht und erklärt wurde die aber trotzdem nicht so wirklich, was eigentlich passiert, weil dann gibt es da zwei Spielmodi, die auf Deutsch irgendwie besonders dumm heißen. Wie heißen die gleich wieder? Welten und Rally wahrscheinlich, oder? Welten und Rally, ja. Genau, auf Englisch heißt das Tour und Rally. Ich weiß nicht, ob Tour besser ist als Welten. Auf jeden Fall, Tour oder Welten ist halt so das, was man eigentlich von dem Spiel erwartet hatte. So, das ist dieses Mario, wo dieser Klempner durch die Gegend springt. Rally ist, wo du gegen deine Freunde oder Strangers aus dem Internet quasi antreten kannst, asynchron. Und in diesen Rennen geht es halt darum, wer sammelt die meisten Münzen mit am meisten Style. Style hat man irgendwie, ist irgendwie so eine nicht wirklich einsehbare Größe, die du dadurch erzielst, dass du von Pilzen irgendwie besonders cool abspringst und dich in der Luft rumdrehst. Und wenn du mehr Style hast, dann hast du mehr Toads, die dir zujubeln und am Ende wird dann abgerechnet, wer Münzen hat und wer Style und wer dann unterm Strich gewinnt, bekommt Toads. So, und man und diese Toads sammelt man und die sind dann in deinem Mushroom Kingdom auf der Startseite. Aber was genau und warum, habe ich auch noch nicht verstanden. So. Ja, also, ich finde das so traurig, weil das eigentliche Spiel ist eigentlich total gut. Ja, weniger ist halt einfach manchmal mehr. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen Nintendo-Style ist auch das Gameplay und die Bedienung ist super tight und schon immer großartig und auf alles andere geschissen. Nee, also ich verstehe nicht. Menüs sind einfach Zumutungen, weil das ist ja nicht das Spiel. Ich verstehe aber halt nicht, was diese ganzen Schichten an Zwischenwährungen und Freemium-Zeugs irgendwie, ohne Freemium zu sein. Aber es gibt halt irgendwie zwei verschiedene Währungen und man kann sich Häuschen kaufen für Münzen, die nichts bringen. Ja, und ich verstehe nicht, was das soll. Es wäre so viel schöner, wenn ich einfach nur dieses Spiel spielen könnte, ohne diesen ganzen Kram außenrum. Ja, genau. Ja. Und einfach im Spiel bin, ohne wirklich Erklärung. Ich meine, das Spiel, das ist ja auch total lustig, das Spiel basiert ja darauf, dass du die gleichen Level immer und immer wieder spielst und kennenlernst und die Finessen kennenlernst. Ja. Und wenn ich dann denke, wie viel da erstmal Tutorial ist, frage ich mich auch, wozu. Ich muss es halt mal durchspielen können. Dazu muss ich wissen, ich kann auf den Bildschirm klicken und dann passiert was. Ja. Also strange, sehr, sehr, sehr strange. Und es sieht tatsächlich aus wie ein Freemium-Titel. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute so schockiert sind, dass es keiner ist. Ja, also, jawohl. Ich glaube, das ist halt auch im Wesentlichen eine Schuld von Apple. So, es gibt halt in diesem Ökosystem keinen Mechanismus dafür, ein Demo anzubieten. Nintendo hat jetzt eben den Weg gewählt zu sagen, wir sind eine Gratis-App, die du dann eben freischalten musst für 10 Euro, wenn du mehr als 3 Level spielen willst. Also mehr als die erste Welt. Und das verstehen die Leute halt nicht. So, vielleicht, wahrscheinlich zu Recht. Was? Wobei, man muss auch sagen, dass diese Aussage für Certain Values of die Leute gilt. Weil einfach Super Mario Run hat im den ersten paar Tagen Pokémon Go übertroffen um, ich weiß es nicht mehr genau, ums Doppelte ungefähr an Umsatz. An Downloads. Umsatz an nicht Downloads. Unbedingt. Ah, okay. Noch schlimmer. Das Ding ist halt, bei dieser riesengroßen Menge an Leuten, wenn da ein halbes Promille rummosert, sind es immer noch Tausende. Klar. Und deswegen ist der Shitstorm so groß. Und da denke ich mal, Nintendo ist groß genug, dass sie halt einfach professionelle Shitstorm-Rezipienten bezahlen, die halt dann das aussitzen. Und dann immer noch genug User und genug Kohle überbleibt für die Leute, die die App wie ein normales Spiel spielen. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich die breite Masse versteht vielleicht nicht, wie das gedacht ist, weil sie halt, weil das auch nicht gewohnt ist, so, und weil es von Apple auch keinerlei Indikationen dafür gibt, dass das so ist. Also du lässt das Spiel halt als Gratis-Spiel runter. Es ist da auch in den üblichen Sektionen, wo Gratis-Spiele sind. Man ist daran gewöhnt, dass man so diese Freemium-Geschichten machen kann. Sprich, du kannst das ganze Spiel spielen, aber dann gibt's halt irgendwo so eine und wenn du jetzt nicht 20 Stunden warten willst, dann musst du Geld ausgeben, Hürde. Die ist halt hier nicht da. Ja, es gibt halt hier nicht diese, du musst warten, sondern hier gibt es nichts mehr, bis du kaufst. Und das ist, glaube ich, halt schon ein Unterschied. Ob das jetzt wirklich die breite Masse oder die Mehrheit ist, die das nicht versteht, oder einfach nur die dann die Kommentare schreiben. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass das Ganze halt dazu führt, dass dieses Spiel 1,5 Sterne hat irgendwie im App Store. Und dann fragt man sich auch. Das ist schon hart. Da muss sich Apple halt dann schon auch mal so ein bisschen fragen lassen, ob diese Plattform nicht grundlegend kaputt ist. Ja, aber das ist doch genau das Ding. Also die Leute sind gewohnt, dass sie es gratis spielen können, wenn es in dieser Kategorie drin ist. Und es gibt halt kein Zwischending. Das ist ja auch eine der Dinge, wo ich mir jedes Mal, wenn ich mir wieder überlegt habe, will man vielleicht so ein Mischmodell machen, wo du so eine Art Demo am Anfang hast und dann lässt es kaufen und das dann wieder verworfen habe, weil dann bin ich in der Free-Kategorie drin und konkurriere mit den Free-Titeln. Und habe auch das Label Free drauf, obwohl das Spiel nicht free ist. Ja, und jeder kann dich halt kommentieren. Ja, so, und das auch noch, weil jeder die App runterladen kann. Ja. Also ich denke schon, dass das alles ziemlich kaputt ist. Und ich denke nicht, dass das für Nintendo schlimm ist, weil... Naja, also Nintendo hat jetzt schon schlechte Presse, was Super Mario Run angeht. Ob das jetzt für Nintendo schlecht ist oder schlimm ist, was die Baseline angeht, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Inwiefern schlechte Presse oder was meinst du mit schlechter Presse? Ja, also alles, was man halt zu Super Mario Run gerade liest, sind halt so, es ist schlecht, weil es hat wenig Sterne. Es ist schlecht, weil die Leute irgendwie sagen, es lädt zu lange und es ist irgendwie, es ist always on. Und es ist, ich glaube, wenn die Bewertungen nicht so schlecht wären im App Store, dann würde man sich eher auf das konzentrieren, was an dem Spiel gut ist und nicht auf always on und Ladezeiten und es kostet was. Ja, also ich kann dazu bloß sagen, es hat Spaß gemacht, das, was ich gespielt habe. Ich habe noch nicht viel gespielt. Wenn es jetzt nicht Nintendo wäre, wäre das aber halt ein Titel wie tausend andere. Ja. Und es hat, damit meine ich nicht, dass es sich genauso spielt wie tausend andere, aber die Qualität ist meines Erachtens wie tausend andere. Hm. Es hat eine Besonderheit und das finde ich eigentlich ganz spannend und das ist dieses Endless Runner oder One-Click-Runner-Genre zu haben mit endlich vielen Leveln, wo du immer besser werden kannst. Ja. Was ich ja immer ein ganz nettes Konzept finde, statt jetzt eine zufällig generierte Welt zu haben, die dann lustigerweise in sich fast gleichförmiger ist als Stimmt. jetzt so eine designte Welt, die aber immer gleich bleibt. Ja. Das finde ich interessant als Konzept, aber mal ehrlich, also wen würde dieses Spiel interessieren, wenn da nicht Nintendo draufstehen würde? Ja, also es ist für mich halt auch vor allem aus dem Gesichtspunkt total spannend zu sehen, wie dieser Plattformer Mario, den man kennt, quasi hier sehr gut übersetzt ist in eine One-Button-Steuerung, die gut funktioniert und Spaß macht. Aber wie du sagst, wenn das nicht Mario wäre und wenn da nicht irgendwie im Hintergrund so du kennst ihn aus Film und Fernsehen und diesen Spielen, wäre es halt ein guter One-Button-Runner, aber halt nicht mehr. Ja, und da muss ich mich dann auch wieder fragen, weil natürlich kommen jetzt die ganzen edlen Ritter, die Mario verteidigen gegen die bösen Leute, die jetzt da einen Stern geben. Aber ich bin da sehr gespalten. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass Nintendo das so gemacht hat, dass das Spiel $10 kostet. Auf der anderen Seite haben sie dann auch nicht gesagt, wir machen jetzt eine Paid-App draus. Und sie haben auch nicht gesagt, hey Apple, mach mal was für uns. Ich meine, wenn Apple ein Notifikationssystem freischalten kann im App Store, dann lassen die sich ja auch mit sich reden, da vielleicht ein bisschen progressiver zu werden und, weiß nicht, eine Demo für dieses besondere Spiel anzubieten oder so. Ja, ich denke, da hätte Nintendo vermutlich so ein bisschen die Apple beeinflussen können. Vielleicht passiert das jetzt, weil das so suboptimal läuft, wie es gerade läuft. Vielleicht passiert es auch aber halt nicht, weil es funktioniert ja alles gut genug und ich weiß gar nicht, was ihr habt. Keine Ahnung, mal sehen. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, für alle Beteiligten nicht optimal gelaufen, dieses Ding. Naja, also wenn irgendjemand draus lernt, damit meine ich Apple, dann würde ich sagen, ist das Ding optimal gelaufen, weil Nintendo verdient genug dran und ja, vielleicht tut sich ja was im App Store. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein langfristiger Mitschaden ist. Nee. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und gegen das Spiel habe ich jetzt auch gar nicht so viel, da habe ich jetzt nicht viel Negatives gehört. Ist das jetzt ein großer Titel? Ist das jetzt ein Full-Feature-Titel? Weil ich bin gerade mal überlegen, bis jetzt ist Nintendo immer so, ja, hier so Miitomo und so Schnickschnack fürs iPhone gibt's manchmal, aber so das echte Zeug kommt auf den Nintendo-Plattformen. Und jetzt ist so ein, für mich ist das so ein Zwischending. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das als, das ist jetzt schon ein ganzes Spiel ansehen würde. Wie seht ihr das? Also die Frage ist halt, was dieses ganze Spiel ist. Es ist jetzt nicht Super Mario Galaxy. Ja, also vom Umfang und von Spieltiefe auf jeden Fall nicht. Es ist aber halt meines Erachtens schon was abstrakt diese $10 wert sein kann für diejenigen, denen das Spaß macht. Es hat sehr gut designte Level. Ich fände es wirklich schön, wenn man diese $10 für so ein Spiel verlangen kann. Und wenn Nintendo das mit Mario nicht machen kann, dann kann das halt niemand. Es ist halt kein Oceanhorn. Du Troll. Aber so also insofern finde ich, es ist tatsächlich kein Spiel, was sich groß anfühlt. Da würde ich jetzt sozusagen, weiß ich nicht, The Room oder eben Oceanhorn oder so ja. nennen, sondern es fühlt sich an wie ein Mobile-Titel, ein Runner halt. Mhm. Und schwer zu sagen, ist das ein großes Spiel oder nicht. So gesehen ist es eigentlich, unterm Strich ist es sehr hoffnungsvoll. Es ist ein Spiel mit Pre-Order, das war neu. Es ist ein Try Before You Buy. Es ist ein Vollpreis, also so ein Einmalzahlen und es gehört dir. Und es ist ein Zehner für ein Spiel, der auch gerechtfertigt ist. Also so, das ist schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, stimmt mich das schon hoffnungsvoll. Ob das wer anders als Nintendo auch kann, bleibt dahingestellt. Da wollte ich gerade sagen, also dieses Try Before You Buy stimmt mich halt gar nicht hoffnungsvoll, weil du kannst es in der Free-Kategorie nicht machen, wenn du kein Freemium-Game hast. Weil das sieht dann keiner mehr, dein Spiel. Ja, aber es ist so ein Präzedenzfall, dass jetzt hat mal wer Try Before You Buy gemacht, der einen Namen hat. Ja, eben, der einen Namen hat. Vielleicht findet das Apple jetzt gut. Ja, das klang plausibler in meinem Kopf. Ja. Ich denke, bevor es nicht wirklich eine eigene Kategorie und eine eigene Klasse von Dingen gibt, die Try Before You Buy sind, und du eben nicht gezwungen bist, mit Clash of Clans und was nicht allem im gleichen Pool zu schwimmen, kannst es halt ohne eine große IP im Rücken echt vergessen. Ja, aber an sich Super Mario Run, ich werde es weiterspielen auf jeden Fall. Ich habe es gekauft, ich will es auch, ich spiele das auch. Ja, ich habe es noch nicht gekauft, aber es wirkt solide auf mich und wenn mir das weiter Spaß macht, dann schmeiße ich da das Geld auch rein. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel auf der Liste. Es ist, glaube ich, dieser. Ja, ich habe das letztens auf Twitch gesehen und auf Twitch sieht das dann nochmal ein bisschen beeindruckender aus, weil dann die Kompression auch noch komplett zuschlägt. Wir sprechen über The Catacombs of Solaris. Ja, eine Last-Minute-Hinzufügung zur Agenda. Die Catacombs of Solaris ist eigentlich ein Walking-Simulator und du läufst durch die Katakomben und musst, der Spielsinn ist nur, dass du dir den Raum suchst, der dir am besten gefällt. Das Ganze ist ein super psychedelisch aussehender 3D First Person Walker. Und das Üble ist, du hast diese Gänge und die sind alle rechteckig mit 90 Grad Winkeln. Und dann läufst du los und irgendwann gehst du einen Schritt zurück oder drehst dich in die falsche Richtung und plötzlich ist das, was vorher eine Wand war, ist ein Gang und der am Ende von dem Gang ist eine Ecke. Aber wenn du zur Ecke gehst, dann merkst du, die Ecke ist nur eine Wandtexture. Da geht's gar nicht um die Ecke. Es geht weiter. Die Decke sah so aus wie eine Ecke und das Ganze ist in so den übelsten psychedelisch, also es fühlt sich an wie ein Spiel gewordener Drogentrip. Also und, man muss dazu, glaube ich, sagen, die ganzen Texturen sind halt tatsächlich so bunter Pixel-Noise. Also es sind entweder Vierecke oder auch Pixel direkt und es sieht halt wirklich schlimm aus. Es ist nichts für Leute, denen leicht schlecht wird, glaube ich. Und ich fand es sehr trippy, sehr psychedelisch und es ist so, sich das mal 5 bis 10 Minuten reinzuziehen und das Britzeln im Hirn zu genießen, ist lustig. Ja. Hast du was Schönes gefunden? Definitiv. Hast du einen schönen Raum gefunden? Ja, ich habe einen schönen Raum gefunden. Der hatte so mittelgroße Pixel so, und Bänder von einem bisschen dunkel anfühlenden Holz. Das hat so ein Waldfeeling gehabt. Ich fand den. Ich kann ihn dir leider nicht. Ja, genau. Ich kann ihn dir leider nicht zeigen, weil ich werde ihn nie im Leben wiederfinden. Weil sich zurechtfinden in diesem Chaos ist also Anti-Chamber ist ein Scheißdreck dagegen. Ja. Ja. Ja. Wo wir gerade bei Dingen sind, wo Leute schlecht werden. Genau. Dinge gerade auch, wo wir gerade. Aber Macht ruhig erstmal da weiter. Genau, also Leuten wird schlecht, ist aber eine gute Überleitung zur Virtual Reality. Ich wollte an dieser Stelle kurz anmerken, dass ich meine Oculus Touch bekommen habe diese Tage. Wer das nicht weiß, das sind quasi die Handcontroller für die Oculus-Variante, die bei der Vive sozusagen auch schon dabei sind. Nice. Es sind sehr nette Geräte, also die sehen so ein bisschen aus wie eine Raumstation aus 2001 mit einem Joystick in der Mitte. Sprich, du hast so einen kleinen Joystick, der in deine Hand reinpasst, der quasi nur so ein Griff ist mit einem Kreis obendrauf, wo ein Joystick und Buttons sind. Und um diesen Griff herum ist quasi so ein Ring, wie ein Ring des Jupiters sozusagen. Also da ist halt so ein Halo außenrum, wie man so schon sagt. Und das zweimal, einmal für rechts und einmal für links. Und mit diesen Geräten kannst du dann in der virtuellen Realität Dinge anfassen und werfen und was nicht alles. Die haben diverse Knöpfe, wie gesagt, und dann eben auch noch zwei, wie nennt man sowas auf Deutsch? Trigger, also so, die man halt mit Zeigefinger und Mittelfinger quasi reindrücken kann. Und das funktioniert ziemlich gut. Vor allem auch, weil dadurch, dass diese ganze Fläche obendrauf kapazitiv ist, er erkennt, wenn du deinen Daumen hebst und senkst und deinen Zeigefinger hebst und senkst. Sprich, du kannst dann damit auch Gesten machen. Du kannst irgendwie so mit dem Zeigefinger wohin zeigen, du kannst den Daumen hoch machen im Spiel und dann siehst halt deine virtuelle Hand tatsächlich das tun, was deine echte Hand tut. Und das ist schon auch ein schönes Gefühl. Das Tutorial von Oculus für die Touch ist ein sehr schönes Ding. Du hast so einen 80er-Jahre-Roboter, der in der Gegend rumschwirrt und dir Disketten gibt. Und die Disketten nimmst du dem dann ab und steckst sie in deinen Computer. Und da hast du dann so quasi so einen 80er-Jahre-3D-Drucker sozusagen, OMG. Der dann aus diesen Disketten was druckt. Unter anderem natürlich Pistolen, wo du dann auf Zielscheiben schießen kannst oder Musikinstrumente, so eine Rassel und so eine Ratsche, die du dann eben auch mit deinen Händen quasi bedienen kannst. Ist ganz schön gemacht und führt gut an die Controller ran. Und ich hätte nicht gedacht, wie viel es tatsächlich ausmacht, das dann nochmal zu haben, zusätzlich zu der Brille. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Erfahrung. Definitiv. Also du bist viel eher drin und eher Teil des Geschehens. Also ich hab unter anderem auch Space Pirate Trainer damit gespielt, was ja ein Titel ist, den man auch von der Vive kennt. Ist so ein bisschen was Arkadiges, so, fühlt sich so ein bisschen tronig auch an. Also du bestehst auf einer Plattform und hast einfach nur zwei Pistolen in der Hand und dann kommen so Drohnen auf dich zugeflogen und du schießt halt die Drohnen ab. Aber das funktioniert halt alles so gut und trägt so gut, dass du vergisst, dass du da nicht wirklich bist. Und das macht extrem viel Spaß. Das war ja selbst mit den primitiven Move-Controllern von der PlayStation schon ein Riesenunterschied zum Controller. Also ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt beim VR. Ja. Dieses Unmittelbare. Ich habe halt auch gemerkt, also ich habe dann auch Superhot VR gespielt, was halt die Virtual Reality Variante von Superhot ist, über das wir ja auch schon mehrfach gesprochen haben. Superhot. Und das macht dieses Spiel nochmal ganz anders tatsächlich. Also es gibt dem nochmal eine ganz andere Spieltiefe, weil du dich halt wirklich bewegst und nicht nur die Maus schubst, sondern halt irgendwie die Zeit wirklich nur stattfindet, wenn du deinen Arm bewegst. Und dann halt tatsächlich überlegen musst, wie bewege ich jetzt meine Hand möglichst so, dass wenig Zeit passiert und so weiter. Und du kannst dich halt wirklich auch ducken. Also es kommt so dieser Schuss auf dich zu und du siehst, ich muss mich jetzt aus dem Weg ducken und kann halt entweder zur Seite oder nach unten tatsächlich meinen Körper bewegen und bin dieser Pistolenkugel aus, oder die Pistolenkugel ist nichts, was deutsch wäre, bin dieser Patrone ausgewichen. Ja, also das macht dieses Spiel nochmal ganz anders spannend irgendwie. Das fand ich sehr cool. Ja, sehr lustig. Ein Spiel, was ich bis jetzt nur für VR gesehen habe und was sehr gut funktioniert, ich glaube, es gibt es auch für PlayStation, ist I Expect You to Die. Das sieht super cool aus. Wir haben ja schon gesagt, bei Keep Talking Nobody Explodes, das müsste es in VR geben. Gibt es auch. Ach, gibt's schon? Gibt's auch, ja. Gibt's auch, ah, nice. Das gibt's auch in VR. I did not know that. Ja, aber Entschuldigung, ich hab unterbrochen. Aber I Expect You to Die ist quasi so, du spielst einen Geheimagenten, der auf Missionen geht, und diese Missionen sind so Escape the Room Level sozusagen, so ein bisschen. Also da ist zum Beispiel die erste Mission ist, du bist in einem Auto und musst dieses Auto stehlen, weil das irgendwie ein Prototyp ist von irgendwas. Und musst halt dann irgendwie erstmal rausfinden, wie fahre ich los und wie entschärfe ich dann die Sicherheitssysteme dieses Autos, die natürlich anspringen, sobald da irgendwie jemand drin sitzt, der da nicht drin sitzen sollte. Und wie bringe ich dieses Auto dann aus dem Hangar raus, in dem es drin ist? Und muss halt mit diversen Gegenständen interagieren. Also muss eine Bombe entschärfen und dafür musst du ein Messer aufklappen und dann in der Anleitung für die Bombe lesen, wie du die Bombe entschärfst und dann richtig die Kabel durchschneiden und Fenster runterkurbeln und hochkurbeln und Dinge aus dem Fenster werfen und dieser ganze Unsinn, den man halt so machen kann in der echten Welt. Der ist da ganz gut in die Spielmechanik eingebaut. Und das macht tierisch Spaß und fängt auch dieses Gefühl von Escape Games in echt. Also es gibt ja die auch in, du kannst ja irgendwie in Berlin gibt es da ein paar, ich weiß, in München gibt es bestimmt auch ein paar, ja. Wo du so hingehen kannst und sagen, die schließen dich im Raum ein und dann musst du halt rausfinden, wie man da rauskommt. Und das fängt so dieses Gefühl sehr gut ein. Ja? Das macht dir Spaß. Das glaube ich, das muss ich mir jetzt auch mal angucken. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das für PlayStation schon da ist. Ja, ich habe auf der Webseite gesehen, das gibt's auch für PlayStation VR. Mhm. Ja, eine lustige Anekdote zu dem Thema noch schnell zum Schluss. Ich habe dann tatsächlich mal 1-2 Stunden am Stück irgendwie in der virtuellen Realität damit zugebracht, Dinge anzufassen. Und als ich dann die Brille absetzte und irgendwie in der echten Welt Dinge angefasst habe, habe ich mich total gefreut, wie gut das funktioniert und so, hey, ich kann ja dieses Ding nehmen und das ist dann irgendwie in der Hand und ich kann das drehen und ja, das ist so ein bisschen sehr albern, aber man hat so dieses, hey, cool, Dinge anfassen ist voll eine tolle Technologie-Gefühl. Ja, kann ich auch bestätigen. Es macht total Spaß, Dinge anfassen. Ja. In diesem Sinne, bevor wir uns dann in den verdienten Fragezeichen Urlaub verabschieden, empfehle ich euch noch schnell was für die Feiertage und auch darüber hinaus, nämlich über die Feiertage sieht man bestimmt sehr viele tolle Fotos im Instagram-Feed, und damit man die nicht verpasst, möchte man vielleicht auch einen Instagram-Client für den Mac, und da gibt es einen sehr feinen, der heißt Flume. Und macht im Prinzip das, was man jetzt erwarten würde von einem Instagram-Client auf dem Mac, nämlich Bilder anzeigen und dann potenziell auch Kommentare und den ganzen Kram. Aber an sich kann man das einfach schön auf dem Desktop-Hintergrund laufen lassen und sich berieseln lassen von den Fotos von den Freunden, die da gepostet werden. Man kann dann auch upgraden auf die Pro-Version, die ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass man dann auch posten kann von dieser App aus. Ich persönlich brauche das allerdings nicht. Ich benutze das nur als Viewer. Mhm. Cool. Also bevor wir uns jetzt komplett verabschieden, ja, würde ich schon nochmal die Gelegenheit nutzen wollen und euch fragen, was waren denn so eure Highlights des Jahres, spieletechnisch? Ach, oh ja, jetzt müssen wir die Best of 2016. Ja, vielleicht was so im Kopf noch ist. Ich muss hauptsächlich gucken, war das echt 2016? Ich glaube, Anfang 2016 kam Nuclear Throne raus, oder? Das weiß ich nicht. Du redest schon so lange. Ja, offiziell, glaube ich, ja. Das war nett. Und ich muss sagen, Duskers hat bei mir lange gehalten. Das war das Zombie-Spiel? Nee, das war das Spiel, oh stimmt, das Zombie-Spiel auch noch. Also das war nicht 2016, das ist schon, gibt's schon immer. Duskers ist das, wir entern kaputte Raumschiffe mit Drohnen und lassen uns da von irgendwelchen Aliens die Drohnen zerfressen. Okay. Und ich habe gerade keinen Plan. Nicht, ja. Okay. Ja. Das hat ja so diese Optik von Wärmekameras so ein bisschen, also so sehr abstrakte. Ja, genau, wenn du so das, du kannst die Drohnen live steuern, dann hast du so wie eine Wärmekamera oder so eine ganz schlechte nur so Umrisse. Genau. Und du hast eine Karte, die sieht aus wie die Schaltpläne, also wenn du mal einen Schaltplan von so wenn eine Platine gedruckt wird, so schauen die aus, haben auch die gleiche Font. Du kannst mit Tastaturbefehlen deine Drohnen auch remote steuern. Du musst sie nicht live steuern. Das ist so ein bisschen wie Dungeon Keeper, dass du kannst deine Viecher Aufträge geben oder du kannst sie direkt selber steuern. Ja, und das hat für mich sehr gut funktioniert. Ja. Also für mich ist auf jeden Fall einer der Titel, in denen ich die meiste Zeit versenkt habe, Dark Souls 3 gewesen. Das hat mir tierisch Spaß gemacht und war sehr schön. Ich habe irgendwie mal diese Instanz genutzt, mal diese ganze Magier-Spellcaster-Geschichte auszuprobieren. Was das Spiel dann doch wieder ganz anders macht, als wenn man jetzt immer mit Schwert und Schild irgendwie auf die Gegner draufklopft. Hat aber erstaunlicherweise auch ganz gut funktioniert. Also das ist tatsächlich, also dieses System, das From Software sich da ausgedacht hat, ist tatsächlich variabel genug, dass du eben auch als Stoffi, wie man so schön sagt, im Rollenspiel, da irgendwie gut durchkommst. Ansonsten muss ich sagen, tatsächlich Pokémon Go, was ja kein gutes Spiel ist, spielemechanisch. Aber tatsächlich diesen Sammelfaktor gut genug ausreizt, eigentlich immer noch, um einen dann mal raus in die Kälte zu zwingen, um jetzt noch irgendwie das Eevee zu fangen, das man braucht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert für mich. Lustig. Ja, ich hatte viel Spaß mit The Witness. Stimmt, das war ja auch. Das ist jetzt schon fast ein ganzes Jahr her, weil das kam, glaube ich, im Januar. Das kam Anfang des Jahres auf jeden Fall, ja. Ja. Auf iOS Reigns fand ich sehr lustig, habe ich ja, das eine war sehr kurze Zeit, aber sehr intensiv gezockt. Ich weiß nicht, die hatten angekündigt, dass es da noch Erweiterungen gibt oder so, aber bis heute habe ich noch nichts gesehen. Oh. Ich habe aber auch nicht Zeit, dauernd zu gucken. Da wären dann Notifications ganz cool. Ja. Mein Highlight des Jahres war, glaube ich, für mich Inside von Playdead. Ja. Weil, also diese Steuerung alleine und diese Grafik und alles, also fand ich Story würde ich jetzt gar nicht über Story, sondern Thema abhandeln. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das fand ich richtig super. Ja. Und war für mich auch so ein Überraschungshit, weil ich jetzt gar nicht so viel erwartet hatte von dem Limbo-Nachfolger. The Last Guardian möchte ich vielleicht so als Honorable sowieso Mention da jetzt auch noch reinpacken. Ich glaube, das war, also Oxenfree mochte ich auch, aber das würde ich jetzt gar nicht zum Highlight zählen. Und Tomb Raider war sicher nicht das Highlight, aber hat Spaß gemacht. Aber diese Story und wir sind, wie man hört, durch. Oh mein Gott, also wirklich Hollywood C-Niveau. Ja. Yeah. Okay. Und vor allem, also ich spoile jetzt ganz böse, weil es wird ja die Geschichte erzählt, wie Lara zu Lara geworden ist. Dann in der letzten Szene hast du eine Pistole in der Hand und schießt und dann fliegt da noch eine Pistole und du nimmst sie in die Hand. Dann schießt du mit beiden Pistolen und hast plötzlich den Signature Move und ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Schreiber am Tisch saßen und dachten, wow, toll, und dann merkt man, wie Lara ihre... Kurze Korrektur, Schreiberin, aber ja. Ah, die Schreiberin, okay, meinetwegen, dann wie die Schreiberin sich gedacht hat, mein Gott, wie toll, dann nimmt ihr die beiden Pistolen und dann merkt man, dass es Lara geboren ist und die ganze psychologische Verwandlung von diesem, also, ja. So unsubtil alles erzählt und uninteressant, also uninteressant erzählt, wie die Hauptdarstellerin sich entwickelt. Uninteressanter kannst du es nicht machen. Und da denke ich mir, die haben Budgets wie Hollywood-Filme. Sollen sie doch auch mal einen Hollywood-Schreiber von einer guten Serie sich mal einkaufen. Also sehr traurig. Ich fand vor allem traurig, dass du halt siehst, wie sie denken, wie toll das geschrieben ist. Ja. Naja, aber wir hatten Spaß. Dann gibt's noch die Honorable Mention Keep Talking and Nobody Explodes. Oh ja, ja. Weil auch das auch 2016 echt das so schön. Da muss ich in dem Zusammenhang ja fast nochmal Genital Jousting erwähnen, was mittlerweile auf Steam erschienen ist. Genital Jousting ist echt ein Partyspiel. Auf Partys macht es Spaß, ansonsten ist es so ein... Aber da fällt mir noch ein Lovers in a Dangerous Space-Time. Das ist auch schön, aber das ist eigentlich das Anti-Party-Spiel, nee, weil nur zwei spielen das können. Aber das ist ein Pärchenspiel. Ja, ist ein Pärchenspiel. Also das ist echt, und es ist so eine ganz eigene Klasse für sich mit ganz wenigen Vertretern. Ja, das ist wirklich ein Two-Player-Game. So ein bisschen Bubble Bobble vom Gefühl, obwohl du bei Bubble Bobble noch mehr nebeneinander her. Ich kenne das gar nicht, glaube ich. Bubble Bobble. Hey, ich kündige. Bubble Bobble. Vielleicht kenne ich bloß den Titel nicht. Du kennst Bubble Bobble nicht, Marcel. Musst du dir angucken. Welche Plattform? Wir müssen Spielautomat. C64 Spielautomat, SNES. Ich glaube, es gibt sogar eine Retro-Zirkel-Folge dazu. Das Super Nintendo? Oh, ja. Dann besorge ich das mal und Super Nintendo bringe ich mein Super Nintendo vorbei. Dann kannst du das. Das ist ein ganz großartiges Spiel und ein bisschen Grundwissen, was so Arcade-Games. Ja, Marcel, aber Folge 49, sehr, zeigen kann Folge 49 des Retro-Zirkels, Nils, ich Bubble und Luzi erklären dir gerne, was Bubble Bobble ist. Nice. Ich fand jedenfalls, es war kein schlechter Spielejahrgang. Es gab ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Eine Sache möchte ich noch hier reinflanschen. Wir kommen jetzt sicher vom 100. ins 1000. aber hey, das Jahr ist ja lang genug gewesen. Westworld. Westworld war einfach eine Serie, die so gut war, dass ich beim Gucken mir nicht gedacht habe, wie gut ist denn diese Serie, sondern warum sind alle anderen Serien so scheiße? Also es ist halt vor allem wirklich gut. Also vor allem tatsächlich mal eine Serie gewesen, die halten konnte, was sie versprochen hat. Und das ist, glaube ich, so das, was sie so abhebt gegen alles andere, weil entweder man wartet gerade noch drauf, dass das, ob die Serie das halten kann, was sie verspricht, oder man ist halt schon enttäuscht. Und Westworld ist da so die Ausnahme von der Regel. Ja, das stimmt. Und sie hat relativ viel in gewisse Richtungen hin versprochen. Also es gibt ja auch so Serien, die versprechen einfach nichts. Die enttäuschen dich dann aber auch nicht. Ja. Aber ja, nee, aber tatsächlich, das ist eine. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil es halt sowas, so eine Serie ist, die gibt es halt vielleicht so alle 3-4 Jahre mal. Kann man in Deutschland legal mit Sky Go gucken und halblegal, wenn man sich einen Ami App Store Account schießt und HBO Go oder das HBO Mobile App. Da brauchst du dann allerdings noch so einen VPN-DNS-Service wie Unlocator oder sowas. Also mit Heavy Lifting verbunden. Ja. Und bin sehr gespannt, wann sie denn im Free-TV auftauchen wird und dann alle drüber reden. Ich habe letztens festgestellt, dass ich gar keine Ahnung mehr habe, wie deutsches Free-TV funktioniert und was überhaupt noch free ist in Deutschland. Also da es ist ja gibt's nicht mehr, glaube ich. Gibt's nicht mehr? Okay. Nee, also so viel wie ich jetzt gehört habe, wird ja DVB-T abgeschaltet und die verkaufen jetzt schon wieder neue Boxen, die so tun, als wären sie frei, aber dann nicht mehr frei sind, sondern dann musst du was bezahlen. Fernsehen ist jetzt auch Freemium. Freemium. Also es ist jetzt nicht mehr nur Werbung, sondern auch noch bezahlen. Verstehe. Für Werbung. Ja. Ja. aber nagelt mich nicht drauf fest, weil mit Fernsehen kenne ich mich nicht wirklich. Ich glaube, mit Fernsehen kennen sich potenziell unsere Hörer und Hörerinnen viel besser aus als wir. Vor allem, was die Situation in Deutschland angeht. Ja, aber ich hoffe, dass die Fanboys nächstes Jahr genauso stark und Themen nein, es ist, ich finde gerade keinen Satz. Ich hoffe, wir machen das auch nächstes Jahr noch schon so schön weiter, wie wir es jetzt hier machen. Und ich hoffe, es gibt auch genug tolle Sachen, über die wir reden können und nicht nur irgendwie Sammelklagen gegen Apple und Hardware, die nicht geliefert wird und schlimme Software, die schlimme UI hat. Genau, und eins der ersten Spiele, die nächstes Jahr erscheinen werden, ist ja dann Thimbleweed Park. Stimmt, da freue ich mich drauf. Das ist jetzt gerade, ach ja, wer sich dafür interessiert, auf dem Blog blog.thimbleweedpark.com gibt es ein Interview zu, Interview kann man nicht sagen, aber ein Podcast mit Ron Gilbert und Boris Schneider-June. Ja. Ist das Boris? Ja, genau. Der ja die Übersetzungen schon für Monkey Island gemacht hat und die quatschen kurz über die Übersetzungen. Er macht auch die Übersetzungen für Thimbleweed Park, was mich leider in große Verlegenheit bringt, weil ich hatte ja beschlossen, das auf Englisch zu hören. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, naja. Kann man es natürlich zweimal spielen. Ja. Ja. Ja, und damit können wir euch vielleicht entlassen, oder? Ja, dann macht den Podcast aus und geht auf die Couch. Fernsehen. Genau, Fernsehen. Wir wünschen euch eine schöne Jahresendzeit. Jahresendzeitstimmung. Genau. Und manchmal ist ja des Jahres auch redundant. Aber in diesem Sinne, wir hören euch nächstes Jahr. Nein, wir hören euch nicht nächstes Jahr, aber ihr hört uns nächstes Jahr, wenn ihr uns geflogen bleibt. Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder anfangen, aber irgendwann Anfang des Jahres, im Januar, hört ihr bestimmt auf diesem Kanal wieder eine Folge. Servus. Bis dann. Tschö. I like to think that Steve Jobs would have turned down Donald Trump when he invited him to the tower to just about take a dump on all of the tech people. He's got them in his clutches. IBM made systems for the Nazis. So where are you gonna stand, Tim Cook? What kind of man are you? Where are you gonna stand, Larry Page? What kind of man are you? Where are you gonna stand, Jeff Bezos? What kind of man are you? If you all stick together, he can't intimidate you. But if you play his game, he'll berate you and he'll win. But you don't gotta play his game. You don't gotta play his game. Don't even gotta say his name. Don't gotta play his game. What kind of man are you to sit there with him and everything he's done, everything he's said and done? What kind of man are you to sit there with that man after everything he's done, after everything he's said and done? What kind of man are you?